Daniel. Daniel. Are you content? Bist du zufrieden? Sing. Tomar. That took Daniel by surprise. Das hat Daniel jetzt überrascht. Wonderful. Yeah, Debbie always says. Debbie sagt immer. When Reinhard asks you a question, when he preaches, you still answer. Wenn Reinhard in einer Predigt eine Frage stellt, beantwortet sie nicht. It's a trick question. Es ist eine Fangfrage. No, it's not true. Nein, das stimmt nicht. You seem very content. Du siehst sehr zufrieden aus. You are, aren't you? Nicht wahr? Yeah, Daniel is a very content fellow. Ja, Daniel ist ein sehr zufriedener Kerl. Let me tell you something. Ich erzähle dir etwas. There is something about contentment that is so, so beautiful. Zufriedenheit ist etwas sehr, sehr Schönes. When I was a teenager, als ich ein Teenager war, a brother of mine that is like two brothers after me. Hatte ein jüngerer Bruder von mir, also zwei Brüder nach mir. Dois irmãos depois de mim, são mais jovens. We are eight children. Wir sind acht Kinder. He's 5 years younger. Er ist 5 Jahre jünger. So maybe I was, I don't know, maybe 16 and he must have been maybe 11. Ich war etwa 16 und er dann 11. He found something somewhere that he cut out in a magazine, I think. Er hat einen Text aus einer Zeitschrift ausgeschnitten. And he stuck it at his bedroom door. Und ihn an seine Zimmertür geklebt. Do you know what it said? Weißt du, was drauf stand? Who is content is rich. Eine zufriedene Person ist reich. Wow. It's powerful, isn't it? Das ist kraftvoll, nicht wahr? You know, the Bible actually tells us to be content. Die Bibel sagt uns, dass wir zufrieden sein sollen. And actually the crazy thing is regarding money, the Bible tells us to be content with what we have. Das Verrückte ist, die Bibel sagt, dass wir übers Geld, das wir haben, zufrieden sein sollen. You know, if you take individual Bible verses out of context, it's very dangerous. Es ist sehr gefährlich, wenn man einzelne Bibelverse aus dem Kontext nimmt. So, for instance, when the Bible says be content with what you have, wenn die Bibel also sagt, sei zufrieden mit dem, was du hast, the Bible does not say that you should be happy to live in poverty. Bedeutet das nicht, dass du mit einem Leben in Armut glücklich sein sollst? It says because he promised he will never leave you nor forsake. Es heißt, weil er es versprochen hat, wird er dich weder aufgeben noch verlassen. Er kümmert sich um mich, weil er es versprochen hat. Yeah. So that means the one who takes care of me, who never leaves me and forsakes me, is going to take good care of me. I can be in peace. Es heißt, weil er es versprochen hat, dass er dich weder aufgeben noch verlassen wird. Whenever the Bible talks about the money, it goes back to the heart. Es geht immer ums Herz, wenn die Bibel von Geld spricht. I was teaching a group of young people. Ich lehrte eine Gruppe junger Leute. I think if I remember right, it must have been in 81. Das müsste 1981 gewesen sein. And I remember I taught about finances and money and provision, all of these things. Ich lehrte über Finanzen, Geld, Versorgung und all diese Dinge. And I said something that in that church, which was religious, was very offensive. Und ich erwähnte etwas, das für diese religiöse Gemeinde sehr beleidigend war. Here's what I said. Ich sagte: A Ferrari in your garage is not a problem, but a rusty old bicycle in your heart is a problem. Ein Ferrari in der Garage ist nicht das Problem. Das Problem ist ein rostiges Fahrrad im Herzen. No, I wouldn't like a Ferrari in my garage. Ich möchte keinen Ferrari in der Garage. For the simple reason, it doesn't make sense. Aus dem einfachen Grund, es macht keinen Sinn. The roads here, I can't enjoy them. Die Straßen hier kann man nicht genießen. So I'd have a big expensive car in my garage that I can't use. For me, it doesn't make sense. Ich hätte ein großes, teures Auto, das ich nicht nutzen könnte. Für mich ist das sinnlos. But what's in your garage is never the problem. What's in your heart is the problem. Das, was in der Garage steht, ist nicht das Problem. Das Problem ist, was in deinem Herzen ist. Look what happened. Schau, was geschieht. The Bible warns very, very strongly of covetousness or greed. Die Bibel warnt uns eindringlich vor Habgier, Habsucht. It actually puts it together with sexual immorality. Sie tut es tatsächlich in den gleichen Topf wie sexuelle Unmoral. Wow. And the Bible says, who live like this are not going to inherit the kingdom of God. Die Bibel sagt, derjenige, der so lebt, erbt das Königreich Gottes nicht. It doesn't say they won't go to heaven. It says they won't inherit the kingdom. Es bedeutet nicht, dass man nicht in den Himmel kommt. Es bedeutet, man wird das Königreich nicht erben. So I begin to study. What does this mean? What did Jesus tell? Ich fing an zu studieren. Was bedeutet das? Was will Jesus uns sagen? Do you remember when Jesus said this? Erinnerst du dich, als Jesus sagte? If your eyes are light, the whole body is light. Wenn deine Augen hell sind, ist dein ganzer Körper hell. People wonder what they think. What's that? People wonder what they think. Leute fragen sich, was sie denken. And if the eye is bad, the whole body is in darkness. Und wenn das Auge finster ist, ist der ganze Körper finster. And people think Jesus was talking about the eyes, but he wasn't. Und jeder denkt, dass Jesus hier von den Augen sprach, tat er aber nicht. How do I know? Woher weiß ich das? Well, study Jewish history. Studiere jüdische Geschichte. Debbie gave me a book when we were engaged, the historic works of Josephus. Als wir verlobt waren, schenkte mir Debbie ein Buch, historische Werke von Josephus Flavius. You know, the Josephus, yeah, Flavius Josephus is one of the great Jewish historians. Einer der größten jüdischen Geschichtsschreiber. It's fascinating. Faszinierend. I mean, it's huge. Das Buch ist sehr umfangreich. And in the Jewish culture, they had an idiom. In der jüdischen Kultur gibt es Redewendungen. You know, idiom like in German we say like this. Redewendungen in Deutsch zum Beispiel sagen wir: The apple does not fall far from the tree. Der Apfel fällt nicht weit weg vom Stamm. You know, when you say that, you're not talking about neither apples nor you're talking about trees. Wenn man das sagt, spricht man weder von einem Apfel noch von einem Baum. You're talking about father and son. Man spricht von Vater und Sohn. But if you don't know my culture and I say that to you, you think I'm talking about apples and trees. Aber wenn du meine Kultur nicht kennst und ich so etwas zu dir sage, denkst du, ich rede von Äpfeln und Bäumen. Die jüdische Redewendung ist, ein Mensch mit einem finsteren Auge umschrieb eine habgierige Person. Wusstest du das? So if you look at the whole context, Jesus was actually talking about money. Wenn du den ganzen Kontext anschaust, spricht Jesus übers Geld. That's why people read this and think, what is he talking about the eye? Don't look at these things. No. Deswegen denken Leute, wenn sie das lesen, warum spricht er von den Augen? Schau weder hierher noch dorthin. Nein. So Jesus is saying, if you're a man who is greedy, your whole life is going to be dark. Jesus sagt, wenn du ein habgieriger Mensch bist, ist dein ganzer Körper finster. So I looked it up in the original Greek. What does the word mean to be greed or to be covetous? Im Original Griechischen bedeutet das Wort Habgier, Habsucht folgendes. It means the desire of always having more. Das Verlangen, immer mehr haben zu wollen. You know, when I understood this, and I was a teenager when I understood this. Ich war noch ein Teenager, als ich das kapierte. I said, I will guard my heart for covetousness. Ich sagte, ich werde mein Herz vor Habgier schützen. And I will have a heart that is content. Ich will ein zufriedenes Herz haben. And honestly, this has been one of the great keys in my life. Und ehrlich, das war einer der wichtigen Schlüssel in meinem Leben. When God puts me into a beautiful house like I live now, I'm so content and satisfied. Gott setzt nämlich in solch ein wunderschönes Haus, in dem ich jetzt lebe. Ich bin so zufrieden. When I lived in a small apartment in Guyana, where it was hot, no air condition, I was just as content as I am here. In Guyana lebten wir in einer kleinen, sehr heißen Wohnung ohne Klimaanlage. Ich war dort genauso zufrieden wie ihr. You know, people who live around me, they will confirm this to you. Meine Mitmenschen werden es dir bestätigen. I am a man who has developed an incredible deep sense of contentment. Ich bin ein Mann, der eine unglaublich tiefe Zufriedenheit entwickelt hat. I enjoy the good things of God, but I need nothing to be content because I am already content. Ich genieße alles, das Gott mir gibt, aber ich brauche nichts weiteres, um zufrieden zu sein, weil ich schon zufrieden bin. You know, and it's a heart attitude. Es ist eine Herzenseinstellung. Why is this so important? Warum ist das so wichtig? Because if you don't develop the attitude to be content with your life, wenn du die Einstellung mit deinem Leben zufrieden zu sein nicht entwickelst, no matter how much you have, you will not be content. Ist es egal, wie viel du hast, du wirst niemals zufrieden sein. Tomorrow has to be a Porsche. Morgen muss es ein Porsche sein. 6 months later, you don't enjoy it anymore. It's to be a Ferrari. In 6 Monaten hast du keine Freude mehr. Du brauchst einen Ferrari. But 6 months later, that doesn't satisfy you. You need a Maserati. Nach weiteren 6 Monaten bist du unzufrieden. Dann musst du ein Maserati haben. And then 6 months later, that doesn't satisfy you. You need a Bugatti. Nach wiederum 6 Monaten brauchst du einen Bugatti. You will never be content. Du wirst nie zufrieden. Sein. So bring your heart to a place of saying, Jesus, I'm so content. I have you. I have food and clothes. Thank you. Bringe dein Herz so weit, dass du sagen kannst, Jesus, ich bin so zufrieden. Ich habe dich. Ich habe Essen und Kleidung. Danke. And then when he gives you his wonderful blessing, he takes care of you. Say thank you. Und wenn er dir seine wunderbare Segnungen schenkt und sich um dich kümmert, sage Danke. You have to hate discontentment and reject it from your life. Du musst Unzufriedenheit hassen und in deinem Leben zurückweisen. Never open your heart for the desire to always wanting to have more. Öffne dein Herz niemals dem Verlangen nach mehr Besitz. I give a little clue here. Ich gebe dir einen Tipp. If you spend 2 weeks with water only, Even if bread with butter will taste good. Wenn du 14 Tage nur Wasser trinkst, wird dir ein Butterbrot sehr gut schmecken. If you don't believe me, try it out. Wenn du es mir nicht glaubst, versuche es. So reject greed, reject covetousness. Weise also Habgier und Habsucht zurück. Bring your heart to contentment and be thankful day and night for what you have in Christ. Schaffe ein zufriedenes Herz, sei Tag und Nacht dankbar dafür, was du in Christus hast. See you next time. Bis zum nächsten Mal. Daniel und Reinhard sagen ciao. Daniel und Reinhard sagen tschüss. Two content men. Zwei zufriedene Menschen. Click the like, send it to your friends and subscribe. Thank you. Klicke like, sende es deinen Freunden und abonniere den Kanal. Danke.